Kundgabe 3773. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.05.1946. Eingriff Gottes. Menschlicher Wille wird zu Schanden werden durch meinen Willen. Was Menschen anstreben, wird durch meinen Eingriff verhindert werden. Und jegliche Macht wird in Kürze eine Lockerung erfahren, insofern, dass sie selbst machtlos ist, meinem Willen gegenüber. Denn ich will es der Welt zeigen, dass sie mich nicht ausschalten kann und dass ich das Weltgeschehen in andere Bahnen lenke, so die Menschen selbst dies nicht mehr imstande sind. Ich lasse dem Geschehen seinen Lauf, bis es deutlich erkennbar ist, welche Macht sich durchsetzen will auf Erden. Doch dann zögere ich nicht mehr und breche diese Macht, wenn auch nur vorübergehend, auf dass die Zeit vollendet werde. Ich trete vor dem Ende offensichtlich in Erscheinung. Das heißt, ich trete allen Menschen noch einmal nahe, mich zu erkennen, gebend als unüberwindbare Kraft, die zerstörend sich deshalb äußert, weil nur noch die Furcht die Menschen bestimmen kann, mich zu rufen. Die Furcht vor dem Tode, dem sie unrettbar verfallen sind, ohne meine Hilfe. Denn anders sind ihre Sinne mir nicht mehr zuzuwenden. Und die irdische Macht wird in ein Nichts versinken. Sie vermag ebenso wenig Widerstand zu leisten, den Naturgewalten gegenüber, durch die ich sprechen werde. Und es wird ein plötzlicher Wandel eintreten. Es wird alles hinfällig werden, was der Menschen denken bewegt hat. Es werden neue Probleme zu lösen sein, neue Nöte in Erscheinung treten. Und wieder wird viel Kraft erforderlich sein, um der neuen Lebenslage Meister zu sein. Und dies ist mein Wille. Die Menschheit dauert mich, die trotz größter irdischer Not nicht zu mir findet, die nur dem Weltgeschehen Beachtung schenkt und nicht die Auswirkung verblendeten Denkens und äußerster Gottferne darin erkennt, die alle Schuld und Ursache der Not im Menschenwillen sehen, nicht aber in der eigenen geistigen Not, die Anlass ist und die zu beheben sich jeder Mensch angelegen sein lassen sollte. Und so will ich den Menschen meinen Willen gegenüberstellen, auf dass sie erkennen sollen, dass sie auch einer anderen Macht preisgegeben sind, dass sie sich dieser Macht hilfesuchend nahen, dass sie mich anerkennen, denn dann erst kann ich ihnen helfend beistehen. Die Menschen brauchen dringend Hilfe, doch sie verschließen sich selbst der Kraft, die sie benötigen. Und um sie aufnahmewillig zu machen für diese, lasse ich die große Not über sie kommen. Eine kurze Weile noch, und ihr werdet mich vernehmen. Ihr werdet die Wahrheit meines Wortes bewiesen bekommen und selig die glauben, bevor ich ihnen den Beweis liefere. Selig, die sich vorbereiten und ständig die Kraft von mir schöpfen. Denn diese wird die Not nicht zu schrecken brauchen, wie auch die Naturgewalten ihnen kein Leid antun werden, weil dies mein Wille ist. Amen.